Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute geht es um eine Android App, um ein Spiel, um ganz genau zu sein, welches ich nehme es einfach ganz fest an, auch sicherlich für iOS geben wird. Schaut doch einfach mal, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, im App Store nach. Das Spiel heißt Marvel Sturm der Superhelden. Ist an sich gratis, bietet In-App-Käufe und ist 407 Megabyte groß in der Android-Variante. Aktuelle Version ist 3.0.0 und erforderliche Android-Version 4.0 oder höher. In-App-Käufe gehen von 50 Cent bis 99,99 €. Ich habe das jetzt bis Level 5 oder 6 gespielt und muss sagen, bin noch nicht dahin gekommen, dass ich irgendwie mich gezwungen gefühlt hätte, zu einem In-App-Kauf zu greifen. Wie der Titel schon sagt, es spielt im Marvel-Universum und da ich mich da nicht wirklich gut auskenne, lese ich einmal die Beschreibung vor, die sagt euch sicherlich besser, worum es geht, als ich das sagen kann. Und dann meine kleine Meinung zum Spiel, wie ich es bis jetzt gespielt habe. Beschreibung. An alle Auserwählten. Ultron hat das Turnier unterwandert. Versammle deine mächtigsten Champions und hilf dem Collector Ultron oder Ultron zu besiegen und seine psychotischen Clown von der begehrten Isosphäre fernzuhalten. Achtung, ihr wertlosen Menschen, ich, Ultron, habe das Turnier des Collectors unterwandert. Auserwählte, jetzt werdet ihr die Macht eines euch überlegenen Wesens mit perfekt entwickelter Intelligenz erst richtig begreifen. Kommt mir also besser nicht in die Quere. Meine ultimativen Ziele sind die Kontrolle über die Isosphäre und die Ausrottung aller niederen Lebensformen. Iron Man gegen Captain America, Hulk gegen Wolverine, Drax gegen Deadpool. Du entscheidest über die epischsten Kämpfe in der Geschichte Marvels. Der habgierige Ahne des Universums, besser bekannt als der Collector, hat dich zu einem Kampf noch nie dagewesener Ausmaße gegen solch üble Gesellen wie Thanos, Kang den Eroberer und viele andere aufgerufen. Erlebe das ultimative kostenlose Fighting Game auf deinem Mobilgerät, Sturm der Superhelden. Erschaffe dein ultimatives Team von Champions, vereine Superhelden und Schurken, wie zum Beispiel Iron Man, Hulk, Wolverine, Storm, Star-Lord, Gamora, Deadpool, Thanos und Winter Soldier zu einem kampfeswürdigen Team und begib dich auf Missionen, um Kang und Thanos das Handwerk zu legen. Stelle dich einem neuen mysteriösen kosmischen Superschurken mit übermächtigen Kräften und bewahre das Marvel-Universum vor seiner totalen Auslöschung. Schließe dich mit Freunden zusammen, verbünde dich mit deinen Freunden und anderen Auserwählten zu der stärksten Allianz, plane Strategien mit deiner Allianz, hilf ihre Champions kampfesbereit zu halten und gewinne exklusive Allianzbelohnungen. Sammle die mächtigsten Superhelden und Schurken. Vergrößere und verwalte dein Team von Superhelden und Schurken und rüste es auf, um kollektiv Boni nach den aus den Marvel Comics entsprungenen Beziehungen und Bündnissen zu erstellen. Kombiniere zum Beispiel Black Panther mit Storm oder Cyclops mit Wolverine für Boni oder erstelle ein Team der Guardians of the Galaxy für einen Teambonus. Je mächtiger dein Held Schurke ist, desto besser sind seine Werte, Fähigkeiten und Superkräfte. Erkunde und kämpfe, werde Teil einer spannenden Story in typischer Marvel-Manier, erkunde dynamische Missionskarten und lass dich von der packenden Kampf-Action mit speziell für Mobilgeräte entwickelter Steuerung mitreißen. Nimm es mit einer Vielzahl an Superhelden und Schurken an bekannten Schauplätzen des Marvel-Universums auf. Turm der Avengers, Oscar der Külden, Wakanda, das Savage Land Asgard, der Shield Helicarrier und mehr. Ja, ihr hört schon, es spielt also im Marvel-Universum. Und man muss da die Marvel-Helden und Schurken irgendwie zusammensammeln. Die gewinnt man teilweise. Man fängt an mit im Team mit Spider-Man und Wolverine. Und im Prinzip ist es eigentlich ein simples Hau-drauf-Prügelspiel. Ihr müsst halt von Mission zu Mission gehen, durch die Levels gehen, insgesamt ein paar Kämpfe pro Level. Da kriegt ihr Belohnungen, die könnt ihr einlösen, eure Helden aufwerten, etc. pp. Das Ganze funktioniert auf dem OnePlus One, läuft das sehr flüssig und sehr gut. Die Kampfsteuerung finde ich ziemlich nett gelöst. Zum Beispiel swipet ihr nach links, um auszuweichen, nach rechts, um anzugreifen. Ihr haltet links gedrückt, um euch gewissermaßen in Deckung zu begeben. Also ja, die Hände, Fäuste hoch und verteidigen, beziehungsweise ihr haltet rechts lange gedrückt, um einen starken Angriff zu starten, oder tappt rechts, um leichten Angriff zu starten, oder wischt rechts, um einen mittleren Angriff zu starten. Ich habe da, was Online-Spielen anbelangt, noch gar nichts gemacht in dem Spiel, wirklich bis Level 6, einfach nur gegen die Computergegner gekämpft. Und wer irgendwie auf Prügelspiele steht und ja, Spaß vielleicht auch hat am Marvel-Universum, der kann sich das Spiel auch einfach mal laden, besonders weil es in der Grundversion ja kostenfrei ist. Ich spreche einfach mal eine Download-Empfehlung aus, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.